Is es? Ja, es ist es. Pogo! Pogo! Ruft's aus dem Radio! Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermudafunk! Dann kommt ein Bullenstein, der knastet uns gleich noch bereit, weil wir mich nehmen wollen, wie er, denn er uns gleich mal hinterher mit Handschuhen in der Hand, wollen wir ein anderes Vaterland. Gib mir frei, gib mir frei, gib mir frei. Hat der Bullen nicht angepasst, steckt er dich in den Hinterstand. Prügelschläger auf mich ein, sollte diese Bullen schreien mit den Handschuhen in der Hand. Schreite mir aufs Vaterland. Gib mir frei, gib mir frei, gib mir frei. Bist du aus dem Knast entlassen, weißt genau, sie werden dich wieder fassen. Ihre Bullen Repression, kommt nur noch mehr Aggression. Wenn sie Handschuhen erheben, scheiß dir ins Leben. Gib mir frei, gib mir frei, gib mir frei. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 28.05. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Wir wohnen ja am Hockenheimring, oder? So ungefähr, ja. Ja. Ja, zu Gast ist heute Abend zwei Typen, wo ich den Namen nicht weiß. Einer heißt, glaube ich, Kruschel, der Anna hat ein grünes Tuch auf dem Kopf. Wieder Titte. Titte. Titte, jo. Wieder Titte. Wie die Titte, oder was? Mit 2D, bitte. Weich ausgesprochen. Mit zwei weichen Ds. Doppel-D. Ja, und der Georg ist auch hier, der unterstützt mich, weil ich mir das alleine zugetraut habe. Hallo. Und da habe ich mir gedacht, hole ich mir Verstärkung. Und du kennst ja die zwei, ne? Ja. Du hast mir die ja ans Herz gelegt. Also wenn die heute Abend Scheiße bauen, dann bist du, Georg, bist dann schuld. Muss ein Schwedenkräuter trinken. Dann muss ich ein Schwedenkräuter trinken, genau. Ja. Ist gut zu wissen, dass dann nur der George dran schuld ist. Das animiert euch jetzt, ne? Ja. Okay. Ah. Ja, was haben wir gerade gehört? Wie ist denn die Band? Ihr habt ja heute die Musikauswahl zusammengestellt. Also, sind wir von den Förderbrolls, oder eigentlich bin bloß ich von den Förderbrolls. Der Timo ist manchmal bei uns dabei, aber nur, wenn unser Schlagzeuger Dünnschiss hat oder sowas. Und ansonsten tragt er halt immer Instrumente und wohnt bei mir. Was, du wohnst bei mir? Ja, oder so rum. Ja, Förderbrolls, ja, wir machen. Wie bitte? Und wir machen noch die Olympics-Festivals, wo alle hingehen müssen. Ja, also haben wir mehrere Themen. Entschuldigung. Da haben wir mehrere Themen am Start. Also einmal seid ihr bei der Band Fürther Prolls. Die nicht aus Fürth sind. Die nicht aus Fürth. Nicht, also nee. Da, wo diese Fußball-Dings ist, ne? Das ist, glaube ich, Bayern, ne? Ja. Die kommen ja aus in der Nähe von Pforzheim, ist das. Ja. Ja, klar. Also was in der Art, wir sind mittlerweile ein bisschen verstreuter, aber. Mittlerweile wohnen wir richtig gut in Nürtingen. Ist auch am Arsch der Welt. Wie Nürtingen. Ja, Nürtingen ist doch wieder wo ganz anders als Pforzheim. Auf der anderen Seite von Stuttgart quasi. Ja, genau. Und da wohnt ihr jetzt, ja. Oder wie? Ja, da ist nicht bloß ich. Ja, oder Hausen. Ja. Du wohnst bei mir und Nürtingen ist da, wo es warm rauskommt in Baden-Württemberg. Mhm. Da, wo der Komet eingeschlagen ist, ne? Vor ein paar Jahren. Ganz genau. Genau da. Da haben wir jetzt eine neue Zivilisation aufgebaut. Ja, das ist... Aber welche Band war das denn jetzt? Das war, ja, was für eine Band war das? An uns drauf. Please speak in the microphone. Was war das eben für eine Band, die gespielt hat? Ach so, höret ihr jetzt was? Oder wie? Ja, wir hören was. Wenn man, das lief wenn eben. Ihr was sagt, hört man was. Ja, wenn er nichts sagt, hört man nichts. Weil du gerade, ach egal, Mikrofon gesagt hast. Ja, also nochmal. Die Frage ist eigentlich ganz einfach. Es gibt auch kein Geld zu gewinnen. Wie hieß die Band, die gerade lief? Kein Potenzial. Richtig. Und Was ist mit dieser Band? Wo spielt die demnächst? Die spielen auf dem Olympics Festival. Nächstes Wochenende. Nächste Woche Samstag. Was ist denn hier am los? Am 6. und am 7. Olympics Festival. Jo. Was ist denn das genau? Das ist eine sportliche Veranstaltung für alle Trottel. Zwar gibt es so Spiele halt wie Hippie-Weitwurf, Stiefelstoße, so eine Art Staffellauf und irgendwas mit Bierlöffeln. Ja, Stiefelwerfe, Trinkspiele, aber auch sportliche Angelegenheiten. So, jetzt machen wir mal die großen W-Fragen. Wann ist es nochmal? Ab 6. Juni, also nächste Woche Freitag. Und wo? Sonntag. In der Gegend von Pforzheim. Keltern heißt das Kaff. Und wie kommt man da an die genaue Adresse dran? Über die Homepage olympics.de. Ah, olympics.de. Kein Problem, verlinke ich auf meiner Webseite. Ihr macht es ja nicht seit gestern, ne? Ihr habt es ja schon, ihr wartet schon irgendwie Generation vor euch, ne? Also ich kann mich noch an einen erinnern, der hieß Benny. Kann es sein? Der hat es auch schon, der war auch schon bei mir in der Sendung vor 10 Jahren ungefähr und hat die Olympics vorgestellt. Vor 10 Jahren kann nicht sein. Also es gibt es eigentlich erst seit 4 Jahren. 4 Jahre, ja. Wir sind die echten Begründer der Olympischen Spiele. War das auch ein Benny aus Pforzheim? Ja. Ah, okay. Der war irgendwie. Fahren die nachher gleich nochmal hin. Der war irgendwie. Der ist zu mir gekommen mit einer Hassmaske, dass man sein Gesicht nicht erkennt, weil er wollte, dass die Leute rausfinden, seine wahre Identität, weil er in Wirklichkeit, in seinem wirklichen Leben Berufsschullehrer ist. Und er wollte nicht, dass er dann von der Klasse gemobbt wird. Der ist Berufsschullehrer, das wüsste ich gar nicht. Ja, oder vielleicht ist es seit der Sendung nimmer. Mal rausfinden, wo der Berufsschullehrer ist und wer das dort tut. Ja, vielleicht ist es seit der Sendung nimmer, ich weiß es nicht. Ist ja jetzt auch schon 4 Jahre her. So. Ich war ja auch schon ein paar Mal hier in der Sendung, habe Werbung dafür gemacht. Das ist mysteriös. Das hat stimmt, ja. Hat zum Teil auch was gebracht, ja. Aber. Ja. Fährst du dieses Jahr wieder hin, Georg? Wenn ich eingeladen bin, ja. Ich habe noch nichts gehört. Ja, darf ja jeder kommen, ne? Ja. Du und Miriam müsst ja wieder ein Team stellen. Ich muss nur wieder zahlen, ne? Wir brauchen immer ein Team, das verliert. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich war da schon mal drittletzter Assi und außerdem hat da die Miri den Rekord aufgestellt, den Biersuppe löffeln. Ja, stimmt, das ist recht. Ja, scheiße, ne? Wie kann man sich das vorstellen? Ist es irgendwo im Wald, so mit Zelten oder lauter nackten Wilden? Riesige Wiese, alles drum und dran. Riesig mehr, also. Ja, spielen Wiese mit Bühne, mit Spielareal und Zeltplatz. Und Pavillons. Und Freikörperkultur. Und Feuer. Und eine Anlage. und heidnische Rituale. Nee, die gibt's nicht. Ja. So, kleine Tees anzünden. Irgendwo im Wald. Ja, wir haben ja noch ein paar andere Bands, die du uns geschickt hast, die da auch spielen werden. Eine Band, die heißen Xiao Pangxi. Jo. Ja, das klingt etwas chinesisch, kommen auch fast ich kenn schon. Die nicht. Ne, die kommen irgendwo aus Pforzheim, ne? Ja, genau, die kommen da bei uns aus der Ecke. The Newcomer 2014. Ja, gut, schon seit 2014. Wie haben sie gewonnen? Oder? Beim Bausparkasse, beim Sparkasse-Wettbewerb oder was? Nee, bei auf der Grundschule haben wir die abgeholt. DSDS. Wir haben ja in der Grundschule abgeholt. Bei Stefan sucht den Superpoint. Ja, okay, jetzt sind sie halt hier bei Pogo Radio im Recall mit dem Lied Maschinenmensch. Maschinenmensch sein. hast du nicht gehört. Du sollst eine Funktion erfüllen, das ist doch ohne. Das waren Xiao Pangxi, die ihr dann auch sehen werdet am 6. bis 7. Juni auf dem Olympics Festival. Was ja auch gar nicht so teuer ist, wenn man früh genug da ist, ne? Das ist super geil. Nein, ich sag, die Leute, die zu spät kommen, müssen mehr zahlen. Ach so, ja, das ist unser genialer Marketing-Trick. Ja. Weil nämlich alle Arschlöcher nicht auf die sportliche Festlichkeit gekommen sind, sondern nur abends zum Konzert. Machen wir so, dass der, wo freitags kommt, 3 Euro zahlt, wer Samstag vor die Spiele kommt, 5 Euro und wer dann nach allem kommt, muss viel mehr zahlen. Wer nur zu dem Konzert will, muss am meisten zahlen. Ja, das ist aber vernünftig. Und Marketing auf höchstem Niveau. Und wer Trick ist dabei, dass wir noch viel mehr Geld verdienen wie vorher. Und stinkreich wäre. Ah, ja. So. Wie viel Kästen Bier habt ihr wieder bestellt? Das sage ich wieder zu viele, weil jeder sein eigenes Bier mitbringt. Ja, aber letztes Jahr ging es doch noch. Oder war das vorletztes Jahr? Weißt du, wie viel waren es? 180 Kästen, ne? Ja. 180 Kästen. Und wie viel habt ihr vernichtet? Ich weiß, dass nur 60 übrig waren auf jeden Fall. Ja, das ist so. Bräuchte mir jetzt einen Taschenrechner. Ja. Das war aber nicht 180, es war nicht 100, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber davor war es auf jeden Fall, hat man einen höheren Bierverbrauch. Es waren ja auch nicht so viele Leute da. Ja. Wie sieht es aus, das Festival? Also Zelt mitbringen auf jeden Fall. Ja. Und das Übliche halt. Bierdurst. Ja, Bierdurst. Ja. Und Zelt mitbringen und sportlicher Ehrgeiz. Ja, und wie viele Leute wollt das so haben? Ab wie viele Leute wird es unangenehm? Oder wie viele Leute gibt es im Team? Ja. Also mit mehr. Also wir hoffen, dass es nicht mehr wie 50 Leute wird. Also überschaubar. Man kann auch sagen, auf 50 Leute da kommen dann noch nur die Arschlöcher nur noch. Ja, genau. Ja. Creme de la Creme ist schon da. Also, ja. So kann man das eigentlich ausdrücken, ja. Kann man denn noch ein Team veranstalten oder gibt es schon Voranmeldungen wieder so viele? Oder? Es gibt so gut wie nie Voranmeldungen, weil das irgendwie niemand wahrnimmt. Also man muss 4 Leute sein, mindestens, oder ein Fünfter noch als Ersatzmann, wenn man das möchte. Und es kostet dann dieses Jahr gar nichts Startgebühren, das ist im Preis mit inbegriffen, in dieser Wahnsinnspreisstaffelung. Also mit dem Eintrittspreis ist im Grunde die Spielteilnahme schon gesichert. Das heißt, wenn ganz wenig Leute kommen, gewinne ich automatisch. Ja, wenn du allein eintrittst, dann. Ja, ich fahre die anderen alle um. Ja. Allein eintreten geht natürlich nicht, du musst ja ein Team machen. Ja, dann bring ich halt. Du schaffst nicht mal mit dem Team zu gewinnen. Ja, du schaffst nicht mal mit 4 Leute durchzuhalten. Ich war doch schon mal Dritter. Ihr vergesst das immer wieder. Ich gebe mir keine Mühe mehr. Ich will die anderen auch mal gewinnen lassen. Mhm. Ja, komm, letztes Mal, da musst du dich richtig rannehmen, dass du überhaupt mitspielst. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Geht ihr eigentlich, war ihr eigentlich wählen am Sonntag? Ich ja. Ich war auch wählen. Ich leider nicht. Du bist auch Parteimitglied, du musst ja nicht wählen gehen. Ja, ich bin aber Parteimitglied, also ich kann mich wirklich darüber freuen, dass ich in der EU bin. Also bist du jetzt bei der Partei, bist du Mitglied? Ja, aber auch erst seit der Woche. Und du warst nicht wählen, das ist natürlich schlau. Das ist echt scheiße, ja. Aber das liegt daran, ich war auf dem DJ Bobo-Konzert in München und da bin ich erst sonntags um 11, 12 Uhr mittags heimgekommen und da konnte ich echt nicht mehr aus dem Nest. Also ich bin am Sonntag, bin ich um 10 Uhr heimgekommen und bin um 4 Uhr aufgestanden, damit ich noch zur Wahl gehen kann, ja. Ja, du bist ein guter Demokrat. Ja, ich bin ein guter Demokrat. Sonneborn für Brüssel. Und er hat es geschafft. Hurra! Ja, und mit DJ Bobo, hat er dich so dermaßen nass gemacht, dass du dann am nächsten Tag nicht mehr wählen konntest, oder was? Ja, wir haben halt ziemlich hart breaked. Also, weißt du, ihr sehen könnt, wie blau mein Daumen hier ist. Vom Wichsen, oder was? Ja. Aber es war wie immer halt ein furchtbarer Stress, weil da wird einem ja auf den Halle-Konzerte verboten zu tanzen. Wie immer, wie oft bist du denn da? Keinen Spaß haben. Ja, das ist ja so, es soll ja keiner besser tanzen als der DJ Bobo selbst. Und deshalb verbieten sie das. Das ist natürlich so. Ist halt die Musik. Aber trotz allem, DJ Bobo ist ein Gigant und diese Show war halt einfach wieder der Wahnsinn mit Feuerwerk und allem drum und dran. Halbnackte Frauen, die hin und her tanzen in einem Synchronität, wie man es noch nicht gesehen hat. Und die himmlische Klänge dazu. Bewegend war es auf jeden Fall. Ja. Ansonsten war München auch, muss ich sagen, echt scheiße, weil man nichts mehr machen kann nach 12 Uhr. Ja, das war auch schon vor 10 Jahren so. Oder ich war noch nie in München. Und hiermit möchte ich offiziell verkünden, dass der Buschel die Zeche im Biergarten geprellt hat. Da könnte ich nichts dafür, das war im Kursusausschuss. Ja, das ging doch. Das ist doch mal was. Aber voll geil, also hier abhängig ist noch für 150 Euro die beschissene Lederjagd von Koso abkauft. Also es war so eine kunterbunte, gelb-grün, rosa eine Lederjagd, die ihr für 10 Euro im Second-Hand-Shop gekauft habt. Und diese Bayern-Affen haben gedacht, oh, ist die geil. Und haben uns 180 Euro für die Lederjacke gegeben. Ach du Scheiße. Hättest du gesagt, ihr wäre vom DJ Bobo, dann hättest du schon noch mehr gekriegt. Ja, ich weiß es nicht. Naja. Die Leute reden dann mit einem. Naja, da habt ihr die Kosten für euer Festival wieder drin. Wascht. Ja. Keine noch 2 Euro. Ihr seid ein Verein, dann könnt ihr doch eine Spendenquittung ausstellen. Seid ihr echt ein Verein? Ja. Die sind ein Verein. Ja, wir sind ein eingetragener Verein, ja. Also wenn irgendwas den Leuten passiert, so wie in den letzten Jahren immer, da waren auch öfters mal die Krankenwagen da, man kann die verklagen. Ach so. Ja. Und ist es ein eingetragener Verein? Wie heißt der offiziell? Olympics e.V. Olympics e.V. Das ist ja auch mal interessant. Ja. Ja. Klassisch. Was man mit Geld alles machen kann, ne? Ja, wie viele Leute seid ihr? Also mindestens 7, ne? Muss ja so sein, ne? Ich glaube 12. 12 Mitglieder sind 12, wie bei wie Jesus Jünger. Ja, genau. Ja. Besten Freunde eines Mannes, Markus, Lukas und Johannes. Aber die jetzt würde ich mir gerne was für die Jesus Skins wünschen, wenn wir an dem Punkt sind. Die Jesus. Hast du das da, Jesus Skins? Ja, habe ich da, aber wir spielen doch lieber mal was von dem Zeug, was du mitgebracht hast. Zum Beispiel ein vierter Brolz. Achso, ja, dann machen wir passend zu DJ Bobo. Na, würde ich auch mal sagen. Der kleine René von Fürther Brolz. Genau, da geht's um DJ Bobo. Heißt der wirklich René mit Vornamen, oder was? Ja, heißt er. Sachen erfährt man hier bei Bobo. Die Jungs sind vom Fach hier. Ja, ja, die kennen sich aus. Also du hast ja überhaupt keine Kultur. Vielleicht. Bald noch nichts mehr ein. Ja, ich kenne sogar einen, der bei DJ Bobo Schlagzeug gespielt hat, aushilfsweise, und hat gemeint, es wäre ein sehr, sehr, sehr korrekter Mensch. Ja, das ist er auf jeden Fall. Ja, das, ich habe da auch schon Aushilfsschlagzeug gemacht. Also ich spiele eigentlich in fast jeder Band Aushilfsschlagzeuge. Ja, dann weißt du. Aber immer bloß, wenn sie Dünnschiss haben. shining light. I know you can win the fight. I know you can feel the pride. Come on, dip and dance this night. DJ Bobo, der kleine Mann, der die Welt verändern kann. DJ Bobo, die Welt wird besser durch deine Hand. DJ Bobo, du bist für uns ein Gigant. DJ Bobo, du machst Techno und wir ein Band. Ja, wir grüßen die Damen und Herren im Chat. Ich sehe auch gerade, dass jemand aus Laar ist da. Ja, Jungs, seid ihr noch hier? Ja. Hallo. Noch wach? Seid ihr noch wach? Hallo. Hallo. Ja. Ja. Sind noch da. Ja, wir sind noch da. Gut, gut. Das ist gut. Was ist mit Laar? Geh dich einen Scheißdreck an. Oh, Mann. Im Online-Chat ist jemand aus Laar. Genau. Ja, die Fürther-Prolls waren es gerade eben. Und einer von Fürther-Prolls, bist du der Sänger eigentlich oder was bist du? Ja, Sänger. Sänger. Und ab und zu auch Trompeter, das kann ich besonders gut. Also wir haben schon versucht, ihm abzugewöhnen und es wird auch langsam immer weniger, also die Band wird besser. Ja, ist halt, wenn man Trompete spielen kann, dann muss man es halt auch nutzen, ne? Das ist genauso wie bei so Gitarristen, wenn sie Gitarrensolo machen können, dann müssen sie es halt auch in jedes Lied einbauen. Warum spielst du eigentlich Trompete? Warst du früher in so einem Schützenverein. Schützenverein oder was? Nee, ich habe mir das ganz normal so von so einer Musiklehrerin vom Musikverein reintrischen müssen. Ah, Musikverein, alles klar. Ja. Habt ihr dann auch so gespielt, wenn der Maibaum aufgestellt worden ist oder so? Nee, habe ich nie machen müssen. Der ist immer unter dem Maibaum gelegen. Ich war immer zu schlecht. Ja. Ist leider so. Ja. So, Jungs. Komm, eigentlich hast du das Trompetespielen beim Judo gelernt, oder? Ja, eigentlich schon. Was ist denn eigentlich sonst so bei euch in der Gegend los? In Pforzheim. Da gibt es ja so ein Jugendzentrum. Ist es noch aktiv da? Das, wie hieß es nochmal? Sag's in Pforzheim? Ja. Ist der Bottich oder meinst du aus der Jugend Kupferdächle? Kupferdächle ist doch woanders. So ein Epping oder wo ist das? Nö, das ist in Pforzheim. In Pforzheim. Jo. Aber Pforzheim war ja mal die höllelose Zeit lang, wo hier der Nico das gemacht hat, mit dem Bottich, weil der ständig Bands gespielt. Mhm. Jetzt ist leider alles ein bisschen eingeschlafen so bei uns hier in der Gegend. Muss man ehrlich zugeben. Na, dafür geht es umso mehr in Nürdingen. Das stimmt. Durch das, dass wir jetzt in Nürdingen sind, hat sich das jetzt alles nach Nürdingen verlagert. Warum seid ihr jetzt nach Nürdingen gezogen? Ja, er wohnt ja schon immer da. Ja, und warum wohnst du da jetzt auch? Wegen Studium. Man soll es nicht glauben, ich studiere. Ja, was denn? Maschinenbau. Ah, was ganz Interessantes. Ja, das ist nochmal was. Hat man was mit Perspektive, ne? Nicht mehr, glaube ich. Nee? Nee. Der Zug ist abgefahren. Ja. Ist es eigentlich die Kelly Family? Deswegen macht er das ja. Ist es eigentlich die Kelly Family, die bei euch im Hintergrund hängt? Nee, das Tokyo Hotel natürlich. Ah, das sieht man so schlecht. Ah, jetzt. Lebensgroßes Poster. Ja. Ja. Aber Kelly-Film kann ich auch dienen, habe ich in meinem Zimmer hängen. Komische Götzen habt ihr. Ja. Ja, das ist halt, wenn man religionslos ist, dann muss man sich halt irgendwelche Ersatzreligionen suchen, ne? Ja. Und wenn es Dieter Bohlen nicht ist, dann Tokyo Hotel. Genau, oder DJ Bobo. Oder DJ Bobo, ja, der aber steht sowieso überall. Also. Aber immer nur so unsere Jünglinge. Ja, DJ Bobo ist Tokyo Hotel ja deswegen, weil die sind halt nur jung und knackig, weißt du? Das ist doch was fürs Auge. Ja. Mittlerweile auch nicht mehr, oder? Nee, was machen die im Moment? Die sind doch, glaube ich, ausgewandert. Die sind doch jetzt irgendwo von. Die sind doch jetzt in Amerika, oder? Die in Deutschland sucht den Superstar-Jury gemacht. Das ist aber schon eine Weile her. Macht? Ja, da ist ein Bahnhof überall Plakate gehangen. Das ist ja richtig schäbig. Wenn man selber keine Musik machen kann, muss man über andere urteilen. So wie in Polen, ne? Ja, so in Polen. Ich glaube, der Titel mag ja nur den Schlagzeuger nicht. Er hätte gerne die Position. Ja, wir können Musik machen. Ja. Warum zieht ihr eigentlich nach Berlin? Ziehen doch eigentlich alle so aus eurer Gegend. Ja, weil irgendwie ist das zu cool. Also alle coole Leute ziehen nach Berlin. Nee, Berlin ist gar nicht mehr cool. Das war ist mal cool. Nee, das ist jetzt so ehemalige Szene-Hauptstadt. Ist eigentlich nicht mehr cool. Kann man jetzt eigentlich ruhig hinziehen. Ah, da kannst du doch. Zitat drüber. Da kannst du Schwaben kloppen gehen, ne? Mhm. Also ich ziehe nicht nach Berlin, aber ich habe vor, jetzt als echter Schwabe dort Immobilien zu kaufen. um einfach nur die Mieten in die Höhe zu treiben. Ja. Ich glaube, da ist vorher noch niemand auf die Idee gekommen. Das ist ein guter Plan. Das ist ziemlich gut, ich glaube. Ja. Es gibt aber, glaube ich, gar keine Schwaben mehr, die wohnen ja in Berlin. Eigentlich sind alle ehemaligen, also alle Westberliner sind eigentlich ehemalige Schwaben. Weil zu meiner Zeit sind schon, also zu meiner Zeit, sagen wir mal so in den 80ern, als noch die Mauer stand, sind unheimlich viele Schwaben nach Berlin gezogen. Und die jetzt wiederum auf die Neuschwaben, ja, in Neuschwabenland, ne, da jetzt drauf rumhacken. Waren auf dem weil sie jetzt echte Berliner sind, oder wie? Ja, weil sie mehr echte Berliner sind als die anderen. Waren auf dem Mais. Ah. Und die richtigen Berliner sind ja nicht Polen. Ja. Ja. Wir sind ja am 1. Mai auf dem Maifest gewesen und sind durch Kreuzberg gelaufen und da war ja so eine Menschenmasse. Ja. Und ich war schon, boah, ich hatte gut einen Tee. Und dann haben ganz viele Leute aus dem Fenster geguckt und da hatte ich halt nichts, also Studenten halt, ne? Ja. Student. Und da hatte ich nichts Besseres zu tun, als im vollgesoffenen Kopf die Leute anzuschreien, von wegen Studenten, gib die Wohnungen frei. Das haben einige nicht so gut aufgenommen. Ja. Studenten geben die Wohnung frei. Ja, ja, also, was wollen halt die so ganzen Studenten in Kreuzberg? Haben die kein Zuhause? Ey, da gerade im Chat schreibt jemand, wir sollen mehr Musik spielen. Was haltet ihr denn von der Band Drinking Squad? Auch eine Olympics-Band, hervorragend. Ja. Wo kommen die her? Erzähl mal was über die Band. Soweit ich weiß, aus der Freiburger Lahr-Ecke, das habe ich vorher gedacht, dass das, wo du was von einem Chat aus Lahr geschwätzt hast, dass das einer von denen wäre. Ah ja, vielleicht. Ja, mal gucken. Drinking Squad mit dem Lied Where I Belong. Jo, lass Jucke. Ja, Wahnsinn, das war die Band Drinking Squad. Ja, was ist denn los? Wahnsinn, Band, hurra! Wo habt ihr die alle her? Ja. Warum spielen die bei euch? Ich wäre, dass ihr auf unserem Festival spielen dürfen. Wie kommt man zu, wie kann man es schaffen bei euch als Band, wenn man bei euch nächstes Jahr auftreten will? Wie? Ja, indem man kein Geld haben will. Also nicht so wie ihr damals als Vorband bei Eisenpimmel. Als Vorband bei Eisenpimmel haben wir nie Geld gewollt. Das war eine reine Ehre. Ach, die haben im Bottich als Vorband von Eisenpimmel gespielt. Haben sie dann irgendwie zu viel verlangt oder was? Nö, während Eisenpimmel gespielt hat, haben die den Backstage-Raum leer gesoffen. Ja, das so gehört sich das ja auch. Ne? Also bitte, das ist Ehrensache. Ja, aber echt. Das Olympics soll ja im Grunde genommen so ein Gegenpol zu den großen etablierten Festivals sein, das nicht auf kommerzielle Profitgier ausgelegt ist, sondern das soll so günstig wie möglich für alle Beteiligten und für uns sein. Deswegen darf die Band halt leider nicht ganz so viel Geld verlangen dürfen und dann darf die auch bei uns spielen. Also alles beruht auf Selbstausbeutung, wie auch hier diese Sendung. Aus. Genau. Ja. Also auch mal wieder ein komplett soziales Projekt von unserer Seite aus. Wir finanzieren damit die Immobilien in Berlin. Also wenn jetzt zum Beispiel, die nichts abwirft. Eine lokale Brauerei, wie zum Beispiel dieses Rotbäckchen oder wie heißen die, Rotkäppchen oder Rothaus, ne? Das gehört am Staat. Ja, das gehört im Staat, ja, stimmt. Das ist eine sehr mit unseren Steuergeldern, ne? Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel Rothaus kommen würde und würde jetzt gern mal Bannerwerbung machen bei euch auf dem Festival, dann würde ich sagen, ey, nee, geht gar nicht, weil wir sind hier total unkommerziell und so, wir haben euch keinen Bock drauf. Nee, die Kohle würden wir sofort einschieben, klar. Aber die Kohle schieben wir sofort ein, aber das Banner, das dürfen wir nicht aufhängen. Oettinger dürfte vielleicht ein Banner aufhängen. Ja, da muss ich ihn mal anrufen. Der ist ja gestorben jetzt, ne? Der Oettinger? Der Chef, ja. Liest du keine Zeitung oder was? Nee. Die Biernews? Also im Kaufland hängt selten eine Zeitung am Bierkasten. Ja. Von daher, nee. Steht es nicht auf der Bierflasche drauf? Du trinkst ja gerade Oettinger, ne? Ja, ich trinke nur Oettinger. Ich darf ja gar keine Werbung machen für Bier übrigens, ne? Ja. Auch nicht. Oettinger ist ja kein Bier, sagen die ganzen Leute. Das ist ja immer nur alles Dreck, aber ich finde das super. Und wir trinken da auch noch Palmal. Ja. Ihr trinkt Palmal. Oettinger ist übrigens das einzige Bier in Deutschland, das ohne Laktose gebraut ist. Und ohne Gentechnik. Wer macht den Laktose-Bier? Ja. Ganz viele. Frag mal, ne? Ganz viele. Ja. Und warum? Aus Prinzip, weil damit der Dreck wegkommt. Ja, weil sie es können. Zusatzstoffe, die irgendwo hin müssen, die keiner haben will. Aber das Bier, was ich gerade trinke, das hat einen Fußball drauf. Eigentlich müsste das boykottieren. Und eine Deutschlandfahne. Das geht mal gar nicht. Das habe ich auf meinem Bierdeckel. Aber den habe ich jetzt. Ach du Scheiße. Das war da drauf. Ja. Das ist die WM-Version. Wir müssen sofort die Sendung abbrechen. Deswegen ist das falsche Bier hier. Gasten auch so günstig. Ja. Ja. Das ist eine absolute Freiheit. Sowas darfst du eigentlich in der Bierwelt heutzutage nicht mehr gerne. So, Jungs. Wir machen musikalisch weiter mit einer Band, die heißt DVA. Oh ja, sehr geil. Was ist denn das für eine Band? Lieblingsinterpreten. Die sehen aus wie so eine rechtsradikale Ostenband, aber dann steht irgendwie, ich habe das Kleingedruckte gelesen, die sind irgendwie gegen Nazis sogar. Sogar? Ja. Echt? Ja. Wenn die aus wie rechtsradikale. Bist du auf der richtigen Internetseite? Ich weiß nicht. Das war irgendwie deutsche Veranstalteragentur oder sowas. Die Frontdeutsche Apple. Ja, genau. Nein, die verwesenden Altlasten. Die verwichsenden Altlasten. Die verwesten. Verwesten Altlasten. Was hast du gesagt? Verwesenden, oder? Verwesenden. So richtig. Verwesenden Altlasten. Also als Veranstalter sollte man schon wissen, wie die Bands heißen. Ja, da müsst ihr auch schon ein bisschen so ein Politcheck machen, ne? Wenn er da Bands einladet, die umsonst spielen. Ach, so stimmt. Ja, DVA sind, glaube ich, ganz okay. Nee, dass dann der SS kommt. Halt, jetzt kommt das Gerücht. Was? DVA sind Grauzone. Aber ihr doch auch. Ja. Aber ihr doch auch. Ja, muss ich dazu sagen, die haben hinter, das sehen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Pogo Radio gar nicht. Im Hintergrund habt ihr ein riesengroßes Banner von IG Metall. Jo. Weil ich komplett überzeugter Gewerkschafter bin und deswegen muss es auch bei uns im Zimmer hängen. Hast du so eine Position bei IG Metall? Irgendwie? So Jugendsprecher oder sowas? Oder? Nö, ich bin bei uns im Betrieb im Grunde mal der Einzige, der da ein bisschen stärker guckt, dass wir uns gewerkschaftlich organisieren. Das Betriebsrat, sag. Und Betriebsrat bin ich auch. Ja. Ah, Betriebsrat. Das ist gut, da bist du nämlich unkündbar, ne? Ja. Das ist cool. Voll geil. Ja. Ich glaube, das ist der einzigste Grund für den, unkündbar. Hey, du, im Chat schreibt gerade einer was Lustiges, ne? Brauzone. Brauzone. Ne? Ach, Brauzone. Brauzone. Ja, nicht Grauzone, sondern Brauzone. Der meint wohl Blauzone. Oder Blauzone. Stimmt, der stand ja auch mal auf dem Flyer. Blauzone für Szenekenner. Blauzone. Ja. Schreibt an George Wurst Rules. Wer war das? Er heißt Titte. Mit 2D. Egal, wir machen jetzt musikalisch weiter mit DVA, die verwesenen Altlasten, mit dem Lied Trendbiertrinker. Yeah. Das proletarische Kampfgetränk ist wieder mal gefragt. Ja, hier ist immer noch Pogo Radio und neben mir sitzt der Georg, der mich Hallo. Unterstützt bei dem Gespräch mit den Zweien aus Nördingen. Ja, genau. Brüssel und Hitte. Genau, die auch das Olympics, ja. Olympics organisieren. Olympics, ein Aha. Festival, also nicht nur ein Festival, also wo Bands spielen, wie gerade eben die Band DVA, sondern auch sportliche Aktivitäten stattfinden unter Alkoholeinfluss. Genau. Hippie-Waldwurf, Stiefelstoßen und Biersuppe löffeln. Ja, und wie sieht es so aus? Was Erfahrungen habt ihr da gemacht? So passieren ja ab und zu mal Unfälle im Sport. In letzter Zeit nicht mehr. Ich habe dir da eigentlich eine interessante Statistik geschickt, aber die kann ich feststellen, das kann man gar nicht beim Chat posten, gell? Ja, beim Chat. Diese Unfallstatistik. Ja. Ja, die Krankenhausrechnung. Dann versuch's mal irgendwie zu beschreiben. Naja, man sieht eindeutig auf der Unfallstatistik, dass die Verletzungsfälle stark zurückgegangen sind, ja. Während sich aber gleichzeitig die Piraterie am Titisee stark erhöht hat. Wir vermuten, das hat damit zu tun, dass viele der Piraten früher bei Olympics antreten sind, aber sich jetzt doch lieber dafür entschieden haben, ihr Gold in der Piraterie zu suchen. Naja, wer weiß. Ich finde es blöd, wenn man das Diagramm nicht sieht. Ja, ich möchte aber auch noch was richtigstellen aus dem Chat. Davon distanzieren wir uns aber. Ja, von der Piraterie. Von der Piraterie distanzieren wir uns ganz klar. Ja. Ich habe mir nicht den Arm gebrochen. Ich habe mir die Hand gebreakt. Irgendjemand im Chat hat geschrieben, dass mein Arm gebrochen hat. Ja, jetzt übersetzt mal Break. Ja, vom Breakdance halt. Ich habe Aua gemacht. Ausgekugelt. Die falschen Moves, oder wie? Er hat Aua gemacht und am Sonntag musste ich ihn dann den ganzen Tag über pflegen. Ich habe ihm dann einen gefrorenen Karpfen aus der Quere geholt und ihn auf seinen Handballen gelegt. Geschmiert. Dann ist es langsam besser geworden. Der Karpfen ist dann besser geworden oder die Hand? Karpfen. Ja. Der Karpfen war danach deliziös. Mhm. Ja, das Aroma aufgenommen, ne? Ja, Hauptsache vegan, ne? Ja, veganer Karpfen, klar. Ja. Handballer Karpfen. Ohne Eier. Das ist ein schöner Handball. So, wir müssen hier mehr haben. Ja, was das Thema Olympics angeht, was ganz wichtig ist, ja. Die Spiele, die sind am Samstag. Und ihr müsst um 12 Uhr müssen da alle auftauchen. Weil besoffen. Die Spiele beginnen um 12 Uhr mittags samstags. Also das heißt, am Freitag anreisen. Freitag sowieso anreisen, weil erstens ist dann der Eintritt billiger und zweitens könnte man da schon lecker Bands sehen. Dann kostet nur noch 3 Euro. Außerdem, ihr habt ja eh wahrscheinlich kein Gitter außenrum, da kann man sich ja so reinmogeln, oder? Nee, die haben Hunde und beim vorletzten Marsch dann auf der anderen Seite von dem kleinen Fluss, der uns getrennt hat zwischen der realen Welt und unserer Welt, lauter Christen, die sich dann in dem Fluss getauft haben. 5 Meter weiter haben wir da gestanden, haben reingepisst. Ja. Das war ein interessantes Erlebnis. Weil die haben uns auch noch dabei beobachtet. Oh, war denen scheißegal. Habt ihr da irgendwie wieder Kontakt aufgenommen, dass die dann wieder kommen? Ich meine, das ist ja eine coole... Nee, wir dürfen nicht auf die Wiese gehen. Was dürft ihr nicht? Die Wiese, da hat irgendwie der Bürgermeister gewechselt in dem Dorf, wo das war. Ah, schade. Und der hat keinen Bock drauf, dass einmal im Jahr die ganze Punkerwellen rumhopsen. Ja, also deshalb haben sie wahrscheinlich gewählt, ne? Die sind noch nie mehrmals hintereinander auf einem Gelände gewesen. Wir müssen ständig die Location wechseln. Da findest du aber auch keine Altlasten, das hat auch was für sich. Ja, du trippst immer in die Glasscherben von letztem Jahr. Genau. Ja, wir räumen schon sauber, so ist es nicht. Ja. Ja. Das soll jetzt keine Negativ-Werbung für uns rein sein. Ist denn, überhaupt keine ist denn die Bahnverbindung dieses Jahr besser? Besser wie letztes Jahr auf jeden Fall. Okay. Also nach Pforzheim zum Hauptbahnhof und von dort aus mit dem Bus direkt hin fast. Ja, das ist super. Ja, also Pforzheim ist auf jeden Fall mal eine Stadt, die man findet, wenn man es bei Google eingibt und dann einen Bus hocken. Wenn nicht, können wir einen Trecker besorgen und machen dann Shuttle-Service. Ja, oder mit dem Taxi hinfahren. Zum schönen Planwagen und hinter den Fischer. Mhm. Nö, ich dachte jetzt eigentlich nur auf den Trecker. Ach, nur Trecker. Immer einer allein. Ja, eine Band aus Ludwigsburg, die hat sich auch bereit erklärt, bei euch zu spielen. Ne? Die machen ja mehr so amerikanische Melody-Core. Ich habe vorhin mal reingehört. Die heißen Planet Watson. Das Lied heißt Some of Us. Mal schauen, ob sie sich danach nicht auflösen. Auf dem Konzert. Nachdem sie bei euch gespielt haben. Sind wir wieder am Start? Im Bermuda-Funk. Genau. Und bei Punkrockers Radio im Livestream, montags immer. So, aber jetzt geht's weiter hier. Habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Oder seid ihr jetzt sprachlos? Ich glaube, Olympics sind wir durchkaut jetzt, oder? Ja, da brauchen wir gar nicht mehr hin. Ja, eine Band, die es ja auch nicht seit gestern gibt, sondern seit vorgestern. Naja, das gibt es echt schon lang eigentlich. Ja. Aber trotzdem extrem erfolglos. Das, was wir nicht verstehen können. Ja, weil ihr spielt nur auf euren eigenen Veranstaltungen, ne? Nee, wir spielen auch manchmal woanders. Aber es kommt eher selten vor. Was waren die? was waren das schönste Konzerterlebnis? Das schönste Konzerterlebnis. Ah ja, das war sogar in Leverkusen im KAW. Nein. Das war sehr schön. Das ist ganz lang her. Und da hatten wir so ein Lied, das ging Nochmal. Wo war das? In Mohart? Nein, ich rede jetzt von Leverkusen. Leverkusen KAW. Ja. In Leverkusen? Wie hat es geheißen? Kulturausbesserungswerk. Ja, KAW. Und da hatten wir das Lied, das ging so: Du wirst nie wie wir sein. Hau dir 2 12 Bier rein. Drunter Hemd und Schnurrbart, das tut gut. Und da hatte Marco immer gesagt, tut gut. Und dann habe ich halt gesagt, tut gut. Und da war eine in der ersten Reihe und die hat die ganze Zeit ihre Möpse rausgehängt. Und dann oder hat es gemacht und dann bin ich dahin und habe ja nicht Möpse, ist schon wieder sexistisch, sondern an ihre weibliche Brust gefasst und habe gesagt, ja, tut gut. Wunderschönes Erlebnis. Als ob man so ein Rockstar wäre, wo man Möpse sieht. Aber das passiert uns ja eigentlich nie. Also war eine schöne Sache, ja. Also mit sowas kann man euch beeindrucken. Ja, es war beeindruckend. Ja. Und was war jetzt noch mit Mohart? Weil ich mit Mohart habe ich ja. Schau mal hier. Ich zeige gerade mal meinen. Deinen alten Ausweis. Mein Personal. Nee, ist normal, der ist sogar noch gültig. Der ist gültig, ja. Schau mal, was also da steht. Mohart, oder was? Steht denn da, wo ich geboren bin? Steht da irgendwo? Hier. Ja, in Mohart. Ja. Mohart bin ich geboren. In Mohart haben wir mal mit so einer kroatischen Band zusammen gespielt. Und da haben wir. Das ganze Jugendhaus verwüstet. Das ganze Jugendhaus verwüstet. Und das ganze Publikum mit Nutella eingeschmiert. Ich kenne die gar nicht. Zuerst haben wir sie mit Krautköpfe beworfen und mit Sauerkraut und danach sind mit Nutella eingeschmiert. Und danach habt ihr gesagt, das ist gar kein Nutella, oder was? Nein, das war wirklich Nutella ausnahmsweise. Ja, wir wollen hier keine Schleichwerbung machen, ne? Das kann auch eine andere Nuss-Nougat-Creme gewesen sein. Ja, es war irgendeine Nuss-Nougat-Creme. Ja. Die andere, die nicht schmeckt. Ja, die wollten auch mal die ganze Zeit immer in Köln spielen oder im Jutz in Mannheim. Aber das Jutz in Mannheim ist ja auch so ein bisschen, wie soll man das sagen, anspruchsvoll. Ja, nee. Mir wäre halt gern gleich durchs Raster gezogen, aber das ist halt alles Satire. Ja, eben. Verstehen die Leute. Eben. Und in Köln auf dem Bauwagenplatz wollten sie es auch nicht haben. Wie, auf dem Schöner Wohnen oder was? Ja, genau, die machen jetzt eher Sommerfest und so. Aber da haben sie sich nicht mehr gemeldet. Ja, der hat sich halt nicht mehr gemeldet, der hat schon gesagt, dass er Bock drauf hat. Also. Ich glaube nicht, dass sie was gegen Nutella haben. Oder gegen eine andere Nuss-Nougat-Creme. Oder Kohlköpfe. Ja, oder Kohlköpfe. Nee, ihr braucht halt einen gescheiten Manager, der das organisiert. Ja, ich glaube auch. Wir verkaufen uns nicht gut genug. Das ist es. Pogoradio wäre doch ein guter Manager. Ja, vielleicht sollte ich einfach jetzt mal öfters mal ein Lied von euch spielen, zum Beispiel jetzt. Yeah! Ja. Ein Lied mit dem wunderbaren zweideutigen Titel Wichslappen-Boogie. Von eurer berühmtesten, bekanntesten Platte Depp A Way of Life. Yeah! Okay. Eine super Scheibe. Ich hatte mal 4 Kekse und hab einen gegessen. Da hatte ich bloß noch 3. Schupfen und da bin ich aufgewacht. Wollt mir kurz die Nase putzen, es war mitten in der Nacht. Ich greife neben's Bett, steck die Nase rein. Scheiße, was ist das? Die Nase steckt schleierig. Das ist der Wichslappen-Boogie. So ein schönes Lied. Ja, ja, der Wichslappen-Boogie. Sie verstehen es nie. Der Wichslappen-Boogie. Du scheiß die Beat. Der Wichslappen-Boogie. Ich verliere zu Glied. Oh yeah. Bist du ihn weg, wenn du triffst dann in den Eimer und dann kommt er in den Fest, doch wir kratzen will ihn keiner. Dieses Ejakulat ist eine Riesensauerei. Du höre meinen Rat, Wichsler bin voll ei, ei, ei. Das ist der Wichslappen-Boogie. So ein schönes Lied. Ja, ja, der Wichslappen-Boogie. Sie verstehen es nie, der Wichslappen-Boogie. Du scheiße Beat. Oh ja, der Wichslappen-Boogie. Ich verliere zum Glied. Oh yeah. Komm immer voll, deine Freundin hat gesehen. erklären. Halt lieber dein Maul, sie will es gar nicht hören. Das ist der Big Stop Boogie, so ein schönes Lied. Ja, ja, der Big Stop Boogie, sie versteht es nie. Ja, ja, der Big Stop Boogie, du scheiße Bee. Ja, der Big Stop Boogie, ich verliere zu Bee, oh yeah. Während der Hippie sagt dir eins, halt nie um, jetzt sollst du denken, dass es schwer ist, sei die Bar. Propaganda selbst zu hacken, und Tempest Klopapier. Gehen Bäume drauf, und nehmt nur echtes Leiden, und den Rest und trocknen auf. Das ist der Big Stop Boogie, so ein schönes Lied. Oh ja, der Big Stop Boogie, sie verstehen es nie. Der Big Stop Boogie, du scheiße Bee. Der Big Stop Boogie, du spalierst im Glied. Der Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie. Ja, da merkt man, es ist ein richtiger Boogie, ne? Da kann man richtig gut, muss man tanzen eigentlich, ne? Ja. Also Punkrock ist ja anders, ne? Ja. Ist das so der Rausschmeißer, ne? Das geht. Ja, ja. Das ist Schwachsinn. Ja. Wer hätte das gedacht, dass das Schwachsinn ist? Das lässt die Masken kochen. Ah. Da hat sich mal was Tanzbares. Ja. Ja. Habt ihr das auch schon live gespielt? Ja. Ja? Ich glaube, das können wir nicht live. Ich weiß nicht. Nur die Trompetelieder können wir nicht live. Und das liegt nur am schlechten Trompetespiel. Ja, da sollte demnächst eh entlassen werden, ne? Der Trompetenspieler. Ja. Ja, Wichslappen Boogie, das kann ja auch gut sein, dass ihr deswegen nirgendwo eingeladen werdet, weil wenn Menschen negative sexuelle Erfahrungen gemacht haben, dann eher negativ auf das Lied reagieren. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht manchmal, aber eigentlich spricht es ja so gut wie jedem aus der Seele. Aus der Seele. Weil die Probleme kennen wir alle, was passiert, wenn man sich die Nase putzen will und aus Versehen Wichslappe dazu nimmt. Das ist einfach nicht schön und darüber muss man auch mal singen. Und das muss man auch mal in einem Lied verarbeiten, diese Emotionen, die man dabei hat. Und ich finde, dass das wirklich auch jeder so sehen sollte und so hören sollte und auch zu diesen Problemen stehen sollte. Also du ekelst dich für deinem eigenen Sperma, willst du mit sagen? Wie bitte, Sperma? Ja, das hast du verstanden. Du ekelst dich dann vor deinem eigenen Sperma, oder wie? Also ich ekel mich vor seinem Sperma. Ja, wie macht ihr dann Sex? Du ekelst dich nicht vor deinem Sperma. Ich ekel mich vor deinem Sperma. Ja. Aber deine Nase wird schon deinem Sperma. Ja, ich merke schon, das Gespräch, das führt zu weit. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Es nimmt eine ganz komische Richtung an. Ja, genau. Dafür ist es noch zu hell. Ja. Ja. Auf jeden dann Fall. Dann lass es uns weiterführen. Also es spielt auf jeden Fall, zum Beispiel gibt es ja das Punks Picknick, das nächste Wochenende ist, ne? Zeitgleich zum Ruhrpott Rodeo. Ja. Da hättet ihr bestimmt die Möglichkeit auch zu spielen. Also ihr müsst halt mal ein bisschen Ausschau halten und ein bisschen flexibel sein, so fahrtechnisch. Und ich denke mal, ja, da werdet ihr auf jeden Fall euresgleichen finden. Na? Ist ein bisschen schwer, aber... Wir haben kein Problem damit, Konzerte zu finden. Ja. Das Problem ist bloß, dass wir nie Zeit haben selber. Irgendeiner kann immer nicht. Ja klar, wenn man so einen Bachelor macht in Baumaschinenschlosser, das ist klar, dann hat man wenig Zeit. Bachelor, ich mache Master, Junge. Master. Master of Disaster. Ja. Mit 1,2 Notendurchschnitt. Und was erfindest du dann? Den dreieckigen Schraubenzieher? Oder? Zum Beispiel, eine gute Idee eigentlich. Oh. Ja. Ja, wenn man was macht, dann muss man es aus Leidenschaft machen, sage ich immer. Ne? Da muss man voll dahinter stehen. Wie zum Beispiel der Georg mit seinem Bart. Der ist wirklich beeindruckend, oder? Mit seinem Conchita-Wurst-Bart. Ja. Danke, dass der so schön ist. Ja, der ist gut. Bart wachsen zu lassen. Es ist auch, ich habe auch mal versucht, so einen Bart wachsen zu lassen, aber es hat so dermaßen gejuckt, dann musste ich mich vorher rasieren. Ja. Da gewöhnt man sich dran. Da gewöhnt man sich dran? Ja. Nee, geht nicht. Das ist wie bei den Füßen, irgendwann stinken sie nicht mehr. Oder also, man riecht selber nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwann hat man so Nagelpilz, dass sie aussehen wie Chipsletten. Ja. Ja, genau. Ja. Das ist ja, dass der Quatsch ja nicht mal aus Faulheit macht, sich den Bart wachsen zu lassen, weil sein Kopf ist ja immer noch optimal rasiert. Ja. Ist aber auch seit ein paar Tagen wieder so. Ja, ja. Er hat sich auch unterm Kinn rasiert, weil der juckt nämlich am meisten. Ah, ja. Ja, das muss man nämlich auch dazu sehen, ne? Das stimmt. Und dann wachsen die Haare immer so komisch ein und dann kriegt man so riesige Pickel, ey, und die. Ja, das sieht, da wird ein riesiges Merkel draus aus diesem Teil. Ja, das sieht man aus wie so ein Golfball. Das Gute ist aber, ja, du bist definitiv immer Gesprächsstoff. Das stimmt. Ne? Ja. Alle gucken dich komisch an und ja. Okay, wir haben jetzt Spermaketten, wir haben Eider gehabt. Was machen wir als nächstes? Das ist. Ich habe hier freie Wahl. Kann jeder machen, was er will. Ne? Gab's da eigentlich noch? Nee. Ich glaube, im Chat sind sie jetzt alle eingepennt. Die sind alle raus. Ja. Eigentlich ist nur die gleiche. Ja. George könnte ja mal über seine Hämorrhoiden reden. Die habe ich auch verkauft. Wie nochmal? Ich bin dran bei der Sache. Ich habe so ein gutes Namensgedächtnis. Ja. Was? Hat er Dings eigentlich noch eine Anzeige bekommen wegen der Geschichte da auf der Verkehrsinsel? Der Koso, ja. Nee, erzähl mal die Geschichte komplett. Ja. Nein, da gab es nur die Verarsche mit dem Big FM-Anruf. Ja, ja. Du meinst, ist das so ein dieses Gar damals? Ja, ja. Ich glaube, ich muss die Sendung jetzt langsam abbrechen. Ich wollte eigentlich eine 2-Stunden-Sendung machen, habe ich extra heute das Zeitfenster eingeräumt, aber ich muss sie jetzt abbrechen. Das bringt alles nichts. Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ich breche es ab. Es war mega gut. So, das war wieder Pogo Radio und Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung, leider. Die ganze Zeit wie so DJ Bobo Fans die ganze Zeit im Hintergrund gekichert haben. Das war der Kruschel und der Titte. Und neben mir zur Verstärkung, zur geistigen, moralischen Aufarbeitung war der Georg. Vielen Dank, Georg. Vielen Dank an Kruschel und Titte. Gerne wieder. Und jetzt spielen wir noch ein schönes Lied am Schluss von Bommel und die Bömmelchens. Alles in Buddha. Gute Nacht. Tschüss. Schlaf gut. Mit Gott und Religion, wobei mir auch was fehlen wird.